26. Kapitel. Als nun Trim hereinkam und meinem Vater sagte, dass sich Dr. Slope in der Küche damit beschäftigte, eine Brücke zu machen, nahm es mein Onkel Toby für ausgemacht an, dass Dr. Slope ein Modell von seiner Brücke mache. Das ist doch sehr gütig von ihm, sagte mein Onkel Toby. Sag er ihm meine schönste Empfehlung, Trim, und sag er dem Herrn Doktor, dass ich ihm von Herzen danke. Wäre meines Onkels Kopf ein Raritätenkasten gewesen und hätte mein Vater durch ein Glas hineingeschaut, so hätte es ihm von dem, was in meines Onkels Toby Imagination herumarbeitete, keinen deutlicheren Begriff machen können, als er hierdurch hatte. Und also wollte er eben triumphieren, als Trims Antwort plötzlich den Lorbeer von seiner Schläfe und in Stücke riss.